La Luna. Wenn du mein Unterholz durchforstest, blasen die Jäger ins Horn und heben die Becher. Denn der Mond ist zum Greifen nahe. Mit einer westlichen und einer östlichen Hälfte. Dazwischen ein Krater. Mag sein, er halbiert sich nach Norden und nach Süden. Deswegen mag kein Diskurs vom Zaune brechen. Den Zwist sehen wir anderswohin. Es ist angebrachter, den Pfosten zu biegen, als zu brechen. Für den Norden spricht eine Ebene, entwässert von einem Fluss, der allemal über seine Ufer tritt, aufgebracht von einem Gott, sich ergießt in Fruchtbarkeit, vom Meer in Mündern verschluckt, Po und Po. Zwillinge gleich Romulus und Remus, die ein Geschlecht errichteten. Po von zwei Zitzen gesäugt und Po. Berührend die Backen des Mondes um sich, traumlos aufzulösen und friedfertig. Verschlafen.